IJskommal komt langs. In huizen waar brood is, is geld voor ijs. De hele straat kijkt als de IJskommal langs komt. De IJskommal is de goede broodman van blij zijn. Ik was blij, want ik wist. Ik kreeg 5 cent en de IJskommal deed er limonade op. En de hele straat keek hoe dat hoerenkind met die grote ijskool liep. Dat was brood. Stück heißt Brot, die LP Krankenhaus, die Band The Gift. Der Tag heißt Mittwoch, der Moderator Fritz Ostermeier und das Grußwort heißt Guten Abend. Eine kleine Inhaltsangabe. Neues von Wolfgang Port, dem begnadeten Lästermaul der geschrumpften deutschen Linksintelligenz. Neues von Tom Miesgang, Example, featuring das Töchterchen des begnadeten Schandmauls, der nicht existenten österreichischen Fremdwörter-Akkumulationsschule. Und natürlich ein gerüttelt Maß dufter Musik. Dufte wie das hier, Wayne von der neuen Unseen-LP Total Destruction. Natürlich ist das Cover wieder voller Blut. Gute alte Splatter-College-Tradition. You're a Nightmare. Für viele ist das auch unser Mann. Für die traditionelle deutsche Linke nämlich ist er quasi die Faust auf deren Auge. Für die Grünen, die er abwatscht, wo es nur geht, kommt er gleich nach dem Leibhaftigen. Wolfgang Port, Kulturkritiker, Essayist, Konkretkolumnist und einer der Letzten, der Adorno und Horkheimer die Stange hält. Anlässlich des unlängstigen Hannah-Arendt-Symposiums an der Wiener Uni teilte der brillante Polemiker wieder einmal ordentlich aus und kritisierte dabei unter anderem das Versagen der Intellektuellen angesichts kritischer historischer Situationen, aber auch gleich die gesamte Symposiumskultur. Ein Uni-Besuch von Roland Schöni. Also, meine Damen und Herren, seit 1989 haben sich nicht nur die Leute verändert, sondern man schaut sie auch mit anderen Augen an. Rostock und Hoyerswerda gaben in Deutschland einen Vorgeschmack auf Zustände, deren Eintreten nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Angesichts drohender Konfrontationen aber ist es unvermeidlich, dass man heimlich Heerschau hält. Menschen, an denen man bislang nicht gezweifelt hatte, mustert man neuerdings skeptisch. Abzuschätzen gilt, wie sie sich unter schwierigeren Bedingungen verhalten würden, ob man sie dann als Verbündete werde betrachten dürfen oder nicht. Sprich, auf wen aus jenen Kreisen, die man gewöhnlich als die eigenen Reihen bezeichnet, kann man im Fall einer massiven Bedrohung von rechts überhaupt zählen? Auf Europas Paradeintellektuelle offenbar nicht. Mit dieser Feststellung setzt Wolfgang Port als einer der virtuosesten und witzigsten Ideologiekritiker seine satirisch-zynisch geschriebenen Politanalysen fort, die er Anfang der 80er Jahre in Textsammlungen wie Kreisverkehr Wendepunkt oder Zeitgeist Geisterzeit begonnen hat. Als einer der ersten torpedierte er die verwaschen nationalistischen Kopfgeburten der Grünen und Friedensbewegten. Nachdem die nicht bloß aus den Alternativbiotopen kommenden Hirngespinste von Sauberkeit, Einheit und geschichtlicher Kontinuität allmählich zur grausigen Realität zu werden drohen, stellt sich logischerweise die Frage, ob es irgendwo noch so etwas wie geistige Integrität abseits der Gefilde pathosbeladener Helden gibt. Solche Figuren, die ganz einfach deshalb Widerstand leisteten, weil ihnen die Verhältnisse menschlich zu viel waren, widmete sich auch Hannah Arendt. Solchen, die manchmal nicht viel mehr sein wollten als brave Bürger oder Offizier mit nicht ganz einwandfreier politischer Einstellung. Wie zum Beispiel Picard, der die antisemitische Verschwörung gegen Dreyfus aufdeckte. Intellektuellen dagegen scheint es oft viel schwerer zu fallen, im entscheidenden Moment Nein zu sagen. Aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass Intellektuelle gerade dann die Dinge unnötig komplizieren, wenn sie leider furchtbar einfach geworden sind. Die wenigen, die es unter den Nazis ausdrücklich ablehnten, sich an der Verfolgung und Ermordung der Juden zu beteiligen, hätten über ihre Beweggründe keinen längeren Vortrag halten können, weil sie nur einen einzigen hatten. Sie verweigerten, wie Hannah Arendt schreibt, ihre Beteiligung an den Morden, weil, Zitat, sie nicht willens waren, mit einem Mörder zusammenzuleben, mit sich selbst. Zitat Ende. Dies ist ein Gedanke, für den man keine 10 Jahre Gymnasium absitzen braucht. Eher ist es so, dass geistig durchtrainierte Menschen ihn aus ihrem Kopf verbannen können, weil sie die trickreicheren Erfinder von Ausflüchten sind, routinierte Selbstbetrüger. Nehmen wir mal an, da steht so ein armer Teufel, meinetwegen Zigeuner aus Rumänien, mit seiner Frau und seinen schmutzigen, verlausten, hungrigen, frierenden Kindern an der Grenze. Er will hinein. Lässt man ihn, wird man ihn zwar ernähren müssen, bleibt aber dafür ein anständiger Mensch. Lässt man ihn nicht, kann man sich zwar selber mästen, ist dafür aber auch ein Schwein. Schwein oder Nichtschwein, vor dieser elementaren Frage stehen einfach denkende Menschen manchmal, Intellektuelle nie. Sie bleiben immer gute Menschen, weil sie fähig sind, das Grundsätzliche und die Folgen zu bedenken. Wenn man die Zigeunerfamilie nun rein ließe, hieße das nicht, sie ihrer Kultur entfremden? Liefe das nicht auf Nachgiebigkeit hinaus gegenüber dem rumänischen Rassisten? Wäre es nicht besser, die Ursachen der Flucht in den Herkunftsländern zu bekämpfen? Ließe man einen armen Teufel rein, würden da nicht alle kommen wollen? Muss unsere Solidarität nicht eher den Allerschwächsten gelten, denen, die gar nicht mehr die Kraft haben, sich bis an unsere Grenze zu schleppen? Ist die Ankunft immer neuer Flüchtlinge nicht Wasser auf die Mühlen der Faschisten hier? Wäre es nicht geradezu verantwortungslos, nach den Erfahrungen von 1933 die Demokratie aufs Spiel zu setzen? Thank you. Sie lachen. Dergleichen Ausflüchte, die Ihnen aus der aktuellen Debatte bekannt sein dürften, schützen die Intellektuellen davor, die Notwendigkeit einer anderen Urteilsbildung zu erkennen. Diese andere Urteilsbildung erfordert, Hannah Arendt zufolge, Zitat, keine hochentwickelte Intelligenz oder ein äußerst differenziertes Moralverständnis, sondern schlicht die Gewohnheit, ausdrücklich mit sich selber zusammenzuleben, das heißt, sich in jenem stillen Zwiegespräch zwischen mir und meinem Selbst zu befinden, welches wir seit Sokrates und Plato gewöhnlich als Denken bezeichnen. Natürlich gibt es Situationen, in denen Denken allein auch nichts mehr hilft. Und in solchen Fällen suchen nicht nur die Ausgelieferten nach dem viel zitierten Strohhalm, an den sie sich klammern könnten, sondern auch Intellektuelle. Letztere greifen dabei zu einem altbewährten Hilfsmittel und besinnen sich auf die sogenannte eigene Geschichte. Wenn auch nur in der Fantasie oder in Form einer kleinen Feier. Einem Symposium zum Beispiel, wo ein paar Exegeten von der Kanzel predigen. So trübe, wie es scheint, heißt die Botschaft, kann ein Verein doch gar nicht sein, welcher Hannah Arendt zu seinen Mitgliedern zählen darf. Die tröstliche Illusion wird gebraucht, um einen besonders bitteren Sachverhalt zu überzuckern. Zwar fühlt sich jeder, als ob ihm der Teppich unter den Füßen weggezogen würde, und manche, wir eher nicht, unser einer eher nicht, manche werden wirklich obdachlos. Bei den Intellektuellen aber, von denen spreche ich hier, kommt hinzu, dass sie ihre Existenzberechtigung verlieren, wenn bloß die jeweiligen Fakten zählen und das geschriebene oder gesprochene Wort nichts gilt. Noch schlimmer ist, dass sie aus großer Höhe sehr tief stürzen. Wie tief so manche der krampfhaft um Öffentlichkeit bemühten Intellektuelle stürzen können, zeigt ein simpler Vergleich zwischen dem sogenannten Anspruch oder der Utopie mit der Realität ein paar Jahre später. Etwa die gegenwärtige Lage mit einem Berliner Schriftstellerkongress 1988, auf dem die Idee von Europa geträumt wurde. Mit dabei damals unter anderem Peter Schneider oder György Konrad, deren Visionen mittlerweile zu einer Episode zumindest ziemlich problematischen Denkens geworden sind. Ihr hochtrabendes Geschwafel mag keiner mehr, zumal sie selber sich davon meist schneller wieder distanzieren, als das Publikum mit dem Lesen nachkommen kann. Ganz fern sind sie von der Macht. Europa hat sich mittlerweile in einen Reaktor verwandelt, dessen Kühlung versagt und... Die Sphäre der Ideen hat sich vollkommen von der Realität gelöst. Sie führt neben ihr ein irres Eigenleben. Man kommt sich darin vor wie in einem Auto mit kaputter Kupplung. Den Motor hochjagen verursacht nur Radau, sonst rührt sich nichts, nicht mal Widerstand. Vielleicht aus dem Wunsch heraus, den verlorenen Kontakt zur Wirklichkeit wiederherzustellen, hat man sich jetzt auf Hannah Arendt als eine Art Heilmittel gegen Realitätsverlust besonnen. Doch je mehr sich so mancher auf Hannah Arendt bezieht, umso größer wird die Distanz zu ihren Texten, etwa zu ihrer Totalitarismusstudie. Und damit setzt Poort zum Generalangriff gegen die europäische Intelligenzia an, deren Festvorträge stets aus ein paar Zitaten mit einem dünnen Mörtel eigener Gedanken zusammengerührt sind. Andernfalls nämlich wäre die Clique der schöngeistigen Rednergemeinschaft nicht für die gleichen Ideen wie Gorbatschow oder Kohl eingetreten, nämlich für ein Europa der bunt nebeneinander liegenden Nationalstaaten. Auf die Unmöglichkeit eines derartigen Geflechts hat ausgerechnet bereits Hannah Arendt verwiesen. Die setzen mindestens voraus, dass die designierten Staatsvölker zusammenhängende und daher gegeneinander abgrenzbare Territorien bewohnen. In Osteuropa, auf dem Balkan oder im Baltikum tun sie das aber bekanntlich nicht. Sie siedeln bunt durcheinander. Das völkische Prinzip, die Forderung, ein Volk, eine Nation, ist deshalb nicht in Übereinstimmung zu bringen mit dem Territorialprinzip, also mit der Forderung, eine Nation, ein Staat. Komisch, wie sich da alles wieder auf einen einzigen Gedanken, den Poort jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt obsessiv weiterverfolgt, zusammenzieht. Nämlich, dass genau die Einheit der Nation, die sogar von der Friedensbewegung gefordert wurde, nicht das allerletzte Ziel sein kann. Dieser Forderung gegenüber ist sogar der Geschichtsunterricht noch ein bisschen klüger. In Frankreich, nicht in Bosnien, meldete der gegen die aufständische Vendée losgeschickte General Anfang Dezember 1793, dem Konvent, er habe befehlsgemäß die Kinder unter den Hufen der Pferde zerstampft und die Frauen massakriert und brauche sich nicht vorwerfen, auch nur einen einzigen Gefangenen gemacht zu haben. Es deutet auf schwere Schäden hin, wenn die französische Regierung durchaus im Einklang mit der gesamteuropäischen und von den Intellektuellen geforderten Kulturpolitik etwa den Sendern Quoten vorgibt, welche das Publikum zum Anhören einheimischer Schlager zwingen. Im Prinzip nicht anders verhielt sich die katholische Kirche, als sie aus innerer Schwäche zum Terror und zum organisierten Mord überging. Damit und mit einigen weiteren Rundumschlägen nimmt Wolfgang Poort diesmal keinen besonders radikalen Standpunkt ein, da er sich nicht gegen jene richtet, die von sich behaupten, anders zu denken, letztlich aber doch nur alternativ vor sich hinsumpfen, sondern gegen den großen Mainstream jener, die stets mit der Macht kokettieren, wie der Franzose Alain von Kielkraut zum Beispiel. Wäre die geistige Elite Europas rechtzeitig gegen den Sezessionismus europäischer und östlicher Nationalgemeinschaften eingetreten, findet Wolfgang Poort, dann könnte sie jetzt auch reinen Gewissens gegen Schirinowski sein. Schaut man sich unter diesem Blickwinkel die Europapolitik Deutschlands an und die auf deutschen Druck hin zustande gekommene Jugoslawienpolitik Europas, so findet man weitere Parallelen. Das Schlagwort vom Bollwerk Europa, das sich gegen anrennende Massen von Hungerflüchtlingen verteidigen müsse, passt gut zum neuerdings wieder in Mode gekommenen Gerede von der abendländischen Kultur. Und beide Motive wurden schon von der NS-Propaganda variiert. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Umzingelungswahn, Invasionsfurcht, begründeten Abstiegsängsten, tatsächlichem Verlust an ökonomischer Bedeutung wie politischer Macht, und permanent steigenden Arbeitslosenzahlen einerseits, andererseits aber imperialen Bestrebungen, wie sie gipfeln in der Idee, überall, ausgerechnet von Europa aus, die Menschenrechte per Gewalt durchsetzen zu wollen. Als eines der letzten Bücher von Wolfgang Port ist in der Berliner Edition Tiamat die Essaysammlung Ein Hauch von Nerz herausgekommen. Die vollständige Fassung des Textes Helden und Intellektuelle wird demnächst im Band Harte Zeiten erscheinen. Und Hannah Arendt wird unter anderem vom Piper Verlag vertrieben. Roland Schöni, Musicbox. Thank you.